سورة الزخرف دي تسيدة. بسم الله الرحمن الرحيم. Im Namen Allahs, des Allerbarmers, des Barmherzigen. Hamim. Bei dem deutlichen Buch. Wir haben es ja zu einem arabischen Koran gemacht, auf das ihr begreifen möget. Ihr sollt den Koran begreifen und nicht nur das reine Rezitieren als genug empfinden. Und gewiss, er ist in der Urschrift des Buches bei uns wahrlich erhaben und weise. Also voll der Weisheit. Wenn der Koran bei Allah erhaben ist, dann welche Stellung sollte er in unserem Leben haben? Wie wichtig sollte er für uns sein? Der Koran nimmt in unserem Leben, das Leben eines Gläubigen, die oberste Stellung ein, die es überhaupt geben kann. Über alle anderen Wissenschaften oder Informationen oder Gelehrsamkeiten. Auf der Spitze steht immer der Koran. Sollen wir denn euch bei der Ermahnung unbeachtet lassen, weil ihr maßlose Leute seid? Also sollen wir euch nicht mehr warnen, euch nicht mehr berichten von der Wahrheit, nur weil ihr maßlose Leute seid? Und wie viele Propheten haben wir zu den früheren Geschlechtern gesandt? Und kein Gesandter kam zu ihnen, ohne dass sie sich über ihn lustig gemacht hätten. Schaut mal, wie lange diese Geschichte schon geht, dass Menschen sich lustig machen über etwas, was sie nicht verstehen, was sie verachten, was sie für gering schätzen. Kein Gesandter kam zu ihnen, ohne dass sie sich über ihn lustig gemacht hätten. Wer sind dann ihr und ich und wir alle, wer sind dann wir, dass wir verlangen und zürnen, wenn man sich über uns lustig macht? So haben wir solche vernichtet, die eine stärkere Gewalt hatten als diese. Und vollzogen hat sich das Beispiel an den früheren. Und wenn du sie fragst, wer die Himmel und die Erde erschaffen hat, sagen sie ganz gewiss, erschaffen hat sie der Allmächtige und Allwissende, der euch die Erde zu einer Lagerstatt gemacht und euch auf ihr Wege gemacht hat, auf das ihr recht geleitet werden möget. Und der Wasser vom Himmel in bestimmtem Maß herabkommen lässt. Damit lassen wir manch totes Land auferstehen, so werdet auch ihr hervorgebracht werden. Die Menge an Wasser, die aus dem Meer verdunstet, das ist genau dieselbe Menge, die dann in Form von Regen wieder auf die Erde herabfällt und dann wieder sich in diesen Kreislauf begibt. Schaut mal, all diese Mengen von Wasser, sie von einem Ort zum anderen zu bringen, sie in verschiedene Phasen durchgehen zu lassen, von verdunstetem Zustand bis zum flüssigen Zustand und wieder vielleicht zum vereisten Zustand. Schaut mal, was Allah alles tut, uns versorgt, von wo wir es nicht wissen, wir es selber nicht bewerkstelligen könnten. Und der die Paare alle erschaffen und euch an Schiffen und Vieh gemacht hat, was ihr besteigen könnt, damit ihr euch auf ihren Rücken zurechtsetzt und hierauf der Gunst eures Herrn gedenkt, wenn ihr euch darauf zurechtgesetzt habt und sagt, Preis sei demjenigen, der uns dies dienstbar gemacht hat, wir wären hierzu ja nicht imstande gewesen und wir werden ganz gewiss zu unserem Herrn zurückkehren. Was soll man sagen? Das ist auch die Dua, die bei der Reise gemacht wird und hier heißt es, wenn ihr euch auf irgendein Reittier, ein Bewegungsmittel setzt, dann gedenkt daran, dass Allah hat uns das ermöglicht. Wie soll man sprechen? Subhanalladhi sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Und auf diese Art und Weise zeigt der Diener seine Dankbarkeit für die Tatsache, dass Allah ihm etwas ermöglicht hat. Aber anstatt Dank, was tut der Mensch? Und sie stellen ihm einen Teil von seinen Dienern als seinesgleichen zur Seite. Der Mensch ist ja offenkundig sehr undankbar. Oder hat er sich etwa unter seinen Geschöpfen Töchter genommen und für euch die Söhne erwählt? Wenn einem von ihnen die frohe Botschaft von der Geburt dessen verkündet wird, was er dem Allerbarmer zum Gleichnis zuschreibt, bleibt sein Gesicht finster und er hält seinen Grimm zurück. Also er hat das, was er selber als schlecht empfindet und die Töchter waren in der damaligen Jahiliya-Gesellschaft der Zeit der Unwissenheit als etwas nicht besonders Wünschenswertes angesehen und manch einer hat ein grimmiges Gesicht gemacht, wenn ihm gesagt wurde, du hast eine Tochter bekommen. Aber in derselben Logik haben sie nicht verstanden, dass warum, wenn wir etwas als schlecht betrachten, was natürlich nicht der Realität entspricht, aber wenn wir es als minderwertig oder schlecht oder nicht wünschenswert betrachten, warum schreiben wir es dann Allah als Töchter zu? Ja, weil für Allah das Schlechteste war. Das ist, was wir in Surat al-An'am auch schon gelesen haben. Wenn sie einen Teil der Ernte widmeten, einen Teil den Göttern und einen Teil für Allah. Und wenn dann ein Teil der Ernte nicht so gut ausfiel, dann war dieser für Allah. Und der gute, vorzügliche Teil, der war für ihre Gottheiten. Ja, das war die Stellung, die Allah, der Schöpfer, obwohl sie zugaben, dass er allein der Schöpfer ist, innerhalb ihrer ganzen Teilhaberschaft von Göttern innehatte. Bleibt sein Gesicht finster und er hält seinen Grimm zurück, wollen sie Allah denn jemanden zuschreiben, der im Schmuck aufgezogen wird und im Streit nicht deutlich wird? Damit ist die Tochter, das Mädchen, gemeint. Und sie machen die Engel, die ja Diener des Al-Abamas sind, zu weiblichen Wesen. Waren sie denn Zeugen ihrer Erschaffung? Ihr Zeugnis wird aufgeschrieben und sie werden befragt werden. Deswegen aufpassen, was man alles so sagt, was man alles so denkt und was man alles so anderen auch als Tatsache weitergibt. Alles wird befragt werden. Man muss für das, was man gesagt hat, geglaubt hat, gerade stehen. Und sie sagen, wenn der Al-Abama gewollt hätte, hätten wir ihnen nicht gedient. Sie schieben also die Schuld ihres eigenen Versäumnis auf Allah. Sie haben kein Wissen davon, sie stellen nur Schätzungen an. Oder haben wir ihnen etwa vor ihm eine Schrift gegeben, an der sie sich festhalten können? Nein, vielmehr sagen sie, wir haben ja bereits unsere Väter in einer bestimmten Glaubensrichtung vorgefunden und auf ihren Spuren sind wir rechtgeleitet. Also wir tun das, was wir vorgefunden haben und weichen davon einfach nicht ab. So haben wir auch vor dir in eine Stadt keinen Warner gesandt, ohne dass diejenigen, die in ihr üppig lebten, gesagt hätten, wir haben ja bereits unsere Väter in einer bestimmten Glaubensrichtung vorgefunden und auf ihren Spuren folgen wir ihrem Vorbild. Er sagte, etwa auch, wenn ich euch bringe, was eine bessere Rechtleitung enthält als das, worin ihr eure Väter vorgefunden habt? Sie sagten, wir verleugnen ja das, womit ihr gesandt worden seid. Also denken gar nicht darüber nach, auf diesen Einwand gehen sie überhaupt nicht ein, sondern haben eine vorgefertigte Stellungnahme, die sie einfach wieder vorbringen. Wir verleugnen das, womit ihr gesandt worden seid, was das auch sein mag. Da übten wir an ihnen Vergeltung. So schau, wie das Ende der Leugner war. Und als Ibrahim, a.s., zu seinem Vater und seinem Volk sagte, gewiss, ich sage mich los von dem, dem ihr dient. Außer demjenigen, der mich erschaffen hat, denn er wird mich gewiss recht leiten. Das ist eine ganz simple Sache, das muss man nicht besonders gebildet oder klug sein, um das zu verstehen. Der mich erschaffen hat, das ist doch das Natürlichste und das Selbstverständlichste, dass ich diesem alleine dienen werde. Und er machte es zu einem bleibenden Wort unter seinen Nachkommen, auf das sie umkehren mögen. Also er sorgte auch dafür, dass seine Nachkommen diese Botschaft von Tauhid, von der Einzigkeit Allahs erhalten würden und dieser Botschaft folgen würden. Das haben wir schon gelesen, wie Ibrahim a.s. seine Kinder erzog und sie auch in dieser Opferbereitschaft aufzog. Und die Frage ist, was tun wir? Welche Vorbereitung haben wir getroffen, dass unsere nächsten kommenden Generationen diese Botschaft so rein wie möglich empfangen können? Aber nein, ich habe diese da und ihre Väter genießen lassen, bis die Wahrheit und ein deutlicher Gesandter zu ihnen gekommen ist. Wer sind diese da? Das sind jetzt die Landsleute von Muhammad sallallahu alaihi wasallam, seine Zeitgenossen, die ihn erleben durften. Als nun die Wahrheit zu ihnen gekommen ist, sagen sie, das ist Zauberei und wir verleugnen ihn. Und sie sagen, wäre doch dieser Koran einem bedeutenden Mann aus den beiden Städten offenbart worden. Das war wieder ein weiterer Einwand nach all ihrer Verleugnung und ihrer Verleumdung, das Zauberei und all diese Dinge. Dann sagten sie, eine von diesen vielen Ausreden oder Einwänden war, wenn der Koran schon offenbart werden sollte, dann warum nicht auf einen unserer Führerpersönlichkeiten, unserer Elite-Prominenz von den großen Städten, mit Mekka und Taif meinen sie diese beiden großen Städte, die hier angesprochen werden. Und wenn dann dieser bedeutende Mann diese Botschaft bekommen hätte, dann wäre es uns auch, das war der Einwand, dann wäre es uns auch einfacher gefallen, diesem bedeutenden Mann zu folgen. Aber dann folgt man ja nicht der Wahrheit eigentlich, sondern man folgt dem, was man als bedeutend und groß empfindet. Und darin zeigt sich der Mangel an Aufrichtigkeit. Verteilen Sie etwa die Barmherzigkeit deines Herrn? Also entscheiden Sie, wer diese große Barmherzigkeit und Auszeichnung des Prophetentums empfangen wird? Wir verteilen doch unter Ihnen Ihren Lebensunterhalt im diesseitigen Leben und erhöhen die einen von Ihnen über die anderen um Rangstufen, damit die einen von Ihnen die anderen in Dienst nehmen. Aber die Barmherzigkeit deines Herrn ist besser als das, was Sie zusammentragen. Das ist Allahs Verteilung, so wie Allah auch die Versorgung in verschiedenen Maße verteilt. Und das nicht, weil die einen besser sind als die anderen oder damit die einen die anderen tyrannisieren und unterjochen können, sondern damit die einen und die anderen sich gegenseitig nutzen können. Stellt euch vor, auf der Erde würden alle Menschen absolut identisch leben, aussehen, die gleichen Meinungen haben. Was wäre das dann für ein Leben? Viele Dinge würden einfach gar nicht mehr möglich sein, etwas aufzubauen, weil alle würden die gleiche Aufgabe machen wollen. Alle würden das gleichermaßen sehen. Das Leben wäre sehr eintönig und die Vielfältigkeit wäre unmöglich. Allah verteilt diese verschiedenen Dinge nicht wegen den Vorzüglichkeiten der einzelnen Menschen. Nein, bekommen und nicht bekommen, beides ist Prüfung von Allah und das ist das, was diese Menschen nicht verstanden. Und Allah kann denen, die ihn verleugnen, kann er unglaublich viel geben. So viel geben, dass sie, wie wir gleich in der nächsten Aya lesen, in Luxus, in Gold und Silber, im wahrsten Sinne des Wortes, sich bewegen, davon umgeben sind. Aber Allah hat davon abgesehen, weil sonst alle Menschen hätten so leben wollen und dann vielleicht ihren Glauben deswegen verloren hätten. Und damit die Menschen nicht eine einzige Gemeinschaft, nämlich von Ungläubigen, werden, sahen wir davon ab. Sonst hätten wir wahrlich denjenigen, die den Al-Abama verleugnen, für ihre Häuser Decken aus Silber gemacht und auch Treppen, auf denen sie hätten hochsteigen können. Und Türen für ihre Häuser und Liegen, auf denen sie sich lehnen können. Alles wäre aus Silber gewesen. Und weitere Zierde. Aber all das ist nur Nießbrauch des diesseitigen Lebens. Das Jenseits bei deinem Herrn ist jedoch für die Gottesfürchtigen bestimmt. Also Allah kann den Ungläubigen unglaublich viel geben. Warum? Weil die gesamte Dunya, das gesamte Diesseits bei Allah, nicht mal so viel wert ist wie der Flügel einer Mücke. Wer für die Ermahnung des Al-Abamas blind ist, dem verschaffen wir einen Satan, der ihm dann zum Gesellen wird. وَمَنْ يَعْشُ عَنْ ذِكْرِ الرَّحْمَنِ نُقَيِّطْ لَهُ شَيْطَانًا فَهُوَ لَهُ قَرِينٌ. Ein Scheitan wird sein Geselle, er verfolgt ihn, er bleibt bei ihm. Warum? Weil er sich vom Gedenken, von der Ermahnung Allahs, davon abgewandt hat, dafür in Unachtsamkeit lebt, dafür blind ist. Das sieht er nicht, das interessiert ihn nicht, das ist nicht Teil seines Lebens, das sucht er nicht. Und wer also so in Unachtsamkeit, in Röffla lebt, der Shaitan wird sein Gefährte. Und was macht er dann? Er gibt ihm leider nichts Gutes ein, sondern er lässt ihn vergessen, was gut und was schlecht ist, was wahr und was falsch ist, was halal und was haram ist. Das Schlechte und Üble und Verwerfliche wird für ihn ausgeschmückt und er meint dabei noch Gutes zu tun. Und zur Ermahnung, zum Gedenken, Dhikr, gehört Salah, das Gebet, jede Art von Gedenken an Allah, die Schöpfung anzuschauen und dabei an den Schöpfer zu denken, das Lernen der Religion, Tilawatul Quran, das Zitieren des Quran, das Lernen des Qurans, all dies gehört zu Dhikr al-Rahman, zu Gedenken an Allah. Und jeder von uns sollte also dementsprechend einen Plan haben, einen Wunsch, einen Willen haben, dafür ein wenig, nicht ein wenig, dafür etwas im Leben zu tun. Wir sollten eine Zeit haben für das Gebet, eine Zeit haben, um Koran zu lesen, eine Zeit haben, um Koran zu verstehen, zu lernen. Und seien das auch kleine Schritte, aber wenigstens einen Weg, den wir begehen. Denn hier sehen wir, dass Shaitan genau solche Leute, die sich vom Dhikr Allahs abwenden, dafür blind sind, dass der ihr Freund wird. Ja, so wie wir gelesen haben, dass diejenigen, die glauben und sagen, unser Herr ist Allah und dann standhaft sind, auf die kommen die Engel herab. Genau so diejenigen, die blind sind für das Gedenken, für die Ermahnung Allahs, für den Koran, für die Gebete, für alles, was mit Allahs Namen verbunden ist, für die kommen dann die Shayatin herab. Der Shaitan wird sein Gefährte. Und sie halten sie wahrlich vom Weg ab und diese meinen, sie seien recht geleitet. Also was für ein schlimmer Zustand. Nicht mal merken, dass man auf dem falschen Weg wandelt. Wenn man es merkt und wenn man die Bürde der Sünde auch spürt, dann ist das ja auch schon schlimm, wenn man sehr sündhaft ist oder ein Übertreter ist. Aber man spürt wenigstens die Schlechtheit und die Verwerflichkeit davon und somit bleibt die Tür zur Reue wenigstens auf. Wenn man aber meint und überzeugt ist, dass ich bin völlig in Ordnung, so wie ich bin recht geleitet, wo kann es dann eine Einsicht, eine Reue oder eine Umkehr geben? Das heißt also, man kann sehr wohl davon überzeugt sein, rechtgeleitet zu sein. Ist alles in Ordnung, was ich tue? Das ist okay. Dabei ist es aber offenkundige Dalala, offenkundiges Irregehen. Das ist wie bei manchen Straßen. Es gibt eine Hauptstraße und dann gibt es diese Ausfahrt. Und die Ausfahrt ist aber beginnt als eigentlicher Teil der Straße und man merkt oft nicht, dass man eigentlich die falsche Ausfahrt genommen hat, bis man sehr weit vom eigentlichen Ziel abgekommen ist. Deswegen brauchen wir wirklich jeden Augenblick in unserem Leben, brauchen wir dieses Licht von Allah, das Licht der Rechtleitung, das Licht des Korans, das Licht des Wissens von Allah, und zwar nicht nur in unseren Augen, sondern in unseren Herzen. Das ist wichtig, um den Weg zu finden und ihn auch dann halten zu können. Denn die Begierden werfen einen Schleier darüber, über das, was wahr und richtig ist. Der Scheitan versucht, das Schlechte und Verwerfliche auszuschmücken und wirft einen Schleier über das Wahre und Gute. Und dann sind wir wirklich zu den übelsten Taten fähig und das noch mit den reinsten Gewissen. Ja, das kommt darauf an, wie krank das Herz, wie verunreinigt das Herz schon ist, um dann auch das Übelste als gut und richtig betrachten zu können. Wenn er dann schließlich zu uns kommt, sagt er: O, wäre doch zwischen mir und dir eine Entfernung wie zwischen Osten und Westen, ein schlimmer Geselle. Also wäre doch nie solch ein Scheitan mein Gefährte gewesen, was für ein schlimmer Geselle, der mich befeindet, der nur Übles für mich will, der mich nur zum Schlechten aufruft, der mir das Gute nicht zeigt, das Wahre nicht näher bringt. Was für ein schlimmer Freund, was für ein schlimmer Geselle. Und wie kann man sich jetzt davon nochmal schützen? Indem man sein Leben mit dem Gedenken Allahs, mit der Ermahnung Allahs erfüllt. Diese Dinge ernst nimmt, diese Dinge wichtig nimmt. Dort, wo Allahs gedacht wird, dort entflieht der Shaitan. Hier gibt es diese unzähligen Hadithe über, zum Beispiel, wenn der Adhan erklingt, dann läuft der Shaitan weg. Und wenn der vorbei ist, dann kommt er direkt wieder. Ja, er kommt dann direkt wieder, sobald es ihm Gelegenheit, Möglichkeit geboten wird, dann zwängt er sich rein, wo er kann. Aber dort, wo Allahs gedacht wird, dort sind die Engel präsent, dort entflieht der Shaitan. Ein schlimmer Geselle. Heute wird euch, da ihr Unrecht getan habt, nicht nützen, dass ihr an derselben Strafe teilhabt. Bist du es etwa, der die Tauben hören lässt oder die Blinden und diejenigen rechtleitet, die sich im deutlichen Irrtum befinden? Sollen wir dich vorher fortnehmen, so werden wir doch an ihnen Vergeltung üben. Oder wir zeigen dir, was wir ihnen angedroht haben, so haben wir ganz die Macht über sie. Was ist also die Lösung? Was ist zu tun? Halte also fest an dem, was dir als Offenbarung eingegeben worden ist. Gewiss, du befindest dich auf einem geraden Weg. An dem festhalten, was Allah offenbart hat. Das ist die Lösung. Das ist zu tun. Das ist wahrlich eine Ermahnung für dich und dein Volk. Und ihr werdet befragt werden. وَإِنَّهُ لَذِكْرٌ لَكَ وَلِقَوْمِكَ وَسَوْفَ تُسْأَلُونَ. Ihr werdet befragt werden. Das ist eine Gnade. Allah hat euch das Gedenken Allahs, die Ermahnung, zukommen lassen. Wer von Allah solch eine Auszeichnung bekommt, solch eine Gnade erhält und sie dann verlässt und anderen Dingen folgt und sie gering achtet und sie nicht wertschätzt, dann kann Allah und wird Allah eine andere Gemeinschaft auswählen, die dieser Aufgabe würdig ist. Allah hat die Generation des Gesandten, sallallahu alaihi wasallam, auserwählt. Sie empfingen den Koran, sie haben einen Gesandten von Allah gesandt bekommen, den letzten aller Gesandten, den besonderen, den besten aller Menschen. Und sie wandten sich ab, die Verleugner zur Zeit des Propheten, sallallahu alaihi wasallam, wandten sich ab und werteten und schätzten ihn nicht so, wie es sein Recht war, geschätzt zu werden. Ja, aus Feindschaft, aus Neid, aus Hass opponierten sie ihn. Nicht, weil sie darin etwas Unwahres gefunden hatten. Wenn Allah jemanden Gutes will, dann gibt er ihm die Religion. Wer sie dann nicht wertschätzt und anderes wichtiger findet, er wird gewiss befragt werden. Was habt ihr mit meiner Gnade getan? Wie habt ihr euch verhalten, nachdem Allah euch ausgezeichnet hatte? Ja, jede Auszeichnung ist auch eine Verantwortung. Und frage, wen von unseren Gesandten wir vor dir gesandt haben, ob wir anstatt des Al-Abamas andere Götter eingesetzt haben, denen man dienen soll. Und wir sandten bereits Musa, a.s., mit unseren Zeichen zu Pharaon und seiner führenden Schar. Er sagte: Gewiss, ich bin der Gesandte des Herrn der Weltenbewohner oder auch des Herrn aller Welten. Als er nun zu ihnen mit unseren Zeichen kam, lachten sie sogleich über sie. Und wir zeigten ihnen kein Zeichen, das nicht größer gewesen wäre als das vorhergehende, und wir ergriffen sie mit der Strafe, auf dass sie umkehren mochten. Ja, aber jedes Zeichen, das Allah brachte, eins eindeutiger als das andere, wir haben von den Läusen, dem Blut, den Fröschen, den Heuschrecken gelesen, aber jedes Mal, wenn sie erst Musa baten, bitte deinen Herrn, dass er das von uns nimmt, und er genau dies tat, kehrten sie sogleich wieder in ihren alten Zustand zurück. Und sie sagten: O, du Zauberer! rufe für uns deinen Herrn an, aufgrund dessen, was er dir anvertraut hat, dann werden wir uns wahrlich recht leiten lassen. Also nimm jetzt diese Übel von uns weg, Heuschrecken oder Blut oder die anderen Dinge, und dann werden wir wahrlich uns recht leiten lassen. Als wir dann die Strafe von ihnen hinwegnahmen, da brachen sie sogleich ihr Wort. Und Pharaon ließ unter seinem Volk ausrufen. Er sagte, O mein Volk, gehört mir nicht die Herrschaft über Ägypten und auch diese Flüsse, die unter mir strömen? Wollt ihr denn nicht einsichtig sein? Ja, also alles hier gehört doch mir. Seht ihr nicht meine Macht, eindeutig etabliert hier auf Erden? Wollt ihr denn nicht einsichtig sein? Oder bin ich nicht besser als dieser, der verächtlich ist und sich kaum deutlich äußern kann? Also er hat sich selber als großartiger als Musa a.s. empfunden, weil Musa a.s. aus einem Volk von Knechten war, aus einem Sklavenvolk, das unter der Macht und der Tyrannei der Ägypter stand, und Musa a.s. sich kaum deutlich äußern konnte. Ja, da gibt es verschiedene Tafsir, dass er einen Sprachfehler hatte. Hier ist auf jeden Fall wichtig zu verstehen, dass Pharaon ihn verachtet, geringschätzig betrachtet und das auch vor den Leuten äußert. Und das alles aufgrund von oberflächlichen, materiellen Gründen. Und das ist genau diese Sicht, die auch die Mekkaner hatten und uns heute auch nicht unbekannt ist, dass jemand, der nicht viel hat und nicht viel vorweisen kann und das meistens viel als materiell viel definiert wird, dem können wir dann auch nicht folgen. Warum sollten wir so jemanden folgen? Deswegen hatten ja die Mekkaner zum Beispiel auch verlangt, dass wenn schon der Koran herabgekommen ist, warum dann nicht auf einen der führenden Persönlichkeiten in den großen Städten, warum auf einen, den wir als ärmlich betrachten, der materiell nicht viel vorzuweisen hat. Würden doch Armringe aus Gold auf ihn herabgeworfen oder die Engel mit ihm als Begleitung kommen. Er fand sein Volk leicht zu beeinflussen und da gehorchten sie ihm. Und schaut mal, er hat kein einziges Argument gegen die eigentliche Botschaft hervorgebracht, sondern er redet und spricht ganze Zeit über Dinge, die mit den Äußerlichkeiten zu tun haben und selbst da nicht stimmig sind. Ja, aber das Volk war leicht zu beeinflussen und da gehorchten sie ihm. Gewiss, sie waren ja ein Volk von Frevlern, denn solche lassen sich dann auch leicht beeinflussen. Ja, wenn ein Mensch Sünde verabscheut, Ungerechtigkeit verabscheut und sich dann nach Rechtleitung, nach Wahrheit bemüht und sich danach sehnt, der wird sich dann auch darum bemühen, wenn sie vor ihm ist. Ja, oder wird auch nach ihr suchen, wenn sie nicht vor ihm ist. Und diesen Menschen gibt Allah dann auch Wahrheit, Rechtleitung, wie auch immer ihr das nennen wollt. Wessen Herz aber schon zur Sünde neigt, seiner Neigung folgen möchte, dem Ungerechtigkeit nicht so stört, solange er nicht unter ihr leidet, den übergibt Allah dann solchen Führern, solchen Leuten und die führen sie, wohin sie wollen und er geht halt mit. Deswegen ist es wirklich das Allerwichtigste, immer sich selber zu reinigen, sich selber immer zu fragen, wie wichtig ist mir die Wahrheit und die Rechtleitung. Als sie uns Kummer bereiteten, übten wir an ihnen Vergeltung und so ließen wir sie allesamt ertrinken. Asafuna bedeutet Kummer bereiten, aber auch jemanden erzürnen. Als sie uns erzürnten, übten wir an ihnen Vergeltung und so ließen wir sie allesamt ertrinken. Wir machten sie zu Vorgängern und zu einem Beispiel für die späteren Geschlechter. Und als der Sohn Maryams als Beispiel angeführt wurde, da brach dein Volk sogleich in Geschrei aus. Das war nämlich ein Einwand der Mekkaner, dass wenn sie doch die Engel als die Töchter Allahs sehen würden, dann würden doch die Christen auch Isa a.s. als Sohn Allahs bezeichnen, weil der Gesandte Allah s.a.w. einmal erwähnt hatte, dass der Mensch und seine Götzen ins Höllenfeuer geworfen werden. Und da sagte einer genau diesen Einwand, dass wieso, aber Isa a.s. ist doch auch ein Götze in dem Sinne, weil die Christen ihn als Sohn Gottes verehren. Und da machte sich einer auf diese Art und Weise lustig und in dem Moment, wo er das sagte, brachen die Mekkaner, die da rumstanden, in Gebrüll und in Gelächter aus und waren so, frohlockten über ihr pfiffiges Argument und gröhlten, dass ihr Argument ja den Gesandten Allah sallallahu alaihi wasallam überkommen hätte. Und so ist das meistens. Derjenige, der die Wahrheit gar nicht sucht, der in einem Gespräch nur streiten will und Fehler sucht, angebliche Fehler sucht, und die Wahrheit ihm dabei ganz egal ist, er will einfach nur Recht behalten und er will streiten, der wird sich dann auch über solche Dinge freuen und ihm wird auch reine Demagogie und reine Wortklapperei und Haarspalterei wird ihm auch genügen, weil er an die Wahrheit ja nicht interessiert ist. Derjenige, der aber Wahrheit sucht, der hat ein ganz anderes Benehmen bei einem Gespräch, der will verstehen, der fragt vielleicht sogar nochmal nach, damit er es versteht. Der hat eine gewisse Demut, eine gewisse Furcht auch, dass vielleicht liege ich ja falsch, und eine gewisse Bereitschaft auch, ein offenes Ohr, einen offenen Verstand. Ja, aber wenn jemand nur da ist, um zu streiten, solch einem kann man dann auch nicht helfen, gegen so jemanden kann man auch nichts tun. Deswegen heißt es ja dann, und sie sagten, sind unsere Götter besser oder er? Sie führten in dir nur zum Streiten an. Nein, vielmehr sind sie streitsüchtige Leute. Nicht wahrheitssuchende Leute, streitsüchtige Leute. Und darin ist auch für uns eine große Lehre, dass auf dem Weg von Da'wah oder Tabligh oder Islam verbreiten, auf welche Art und Weise auch immer, auf diesem Weg passiert solcherlei. Dafür muss man vorbereitet sein. Von diesen Situationen darf man sich selbst nicht überwältigen lassen. Das passierte und das wird auch immer weiter passieren. Solche Menschen gibt es, über die Allah nämlich sagt, Belhum, Qawmun, Khasimun, das sind streitsüchtige Leute. Die wollen nicht verstehen, die wollen einfach nur streiten. Und die werden irgendetwas zum Anlass nehmen, um dieser Streitsucht, um ihrer Streitsucht nachzukommen. Er ist nur ein Diener, dem wir Gunst erwiesen und den wir zu einem Beispiel für die Kinder Israels gemacht haben, also Isa a.s. Und wenn wir wollten, könnten wir euch wahrlich zu Engeln machen, die zu Statthaltern auf der Erde würden. Und er ist wahrlich Wissen von der Stunde des Gerichts. Jetzt mit er kann der Koran gemeint sein, dann gibt er Wissen über die Stunde des Gerichts. Und wenn mit er aber Isa a.s. immer noch gemeint ist, dann bedeutet das, dass sein Wiedererscheinen, an dem wir fest glauben, dass Isa a.s. nochmal auf diese Welt herabkommen wird, und zwar nicht in der Rolle eines Gesandten, sondern dann wird er andere Aufgaben haben, dann ist sein Wiedererscheinen ein Erkennungszeichen für das Nahen der Stunde. So hegt ja keine Zweifel an ihr und folgt mir, das ist ein gerader Weg. Wer also keinen Zweifel am Tag der Auferstehung hat, was soll er dann tun? Was ist zu tun? Er soll dem Gesandten Allahs folgen. Das ist nämlich der gerade Weg. Und der Satan soll euch ja nicht abhalten, gewiss, er ist euch ein deutlicher Feind.